Ernst Ottwald, Jahrgang 1901, hieß eigentlich Ernst Gottwald Nikolas. Als Mitglied der KPD emigrierte er 1933 in die Sowjetunion. 1936 verhaftet, starb er 1943 in einem Lager bei Archangelsk. Von den Stalinisten zum Tode verurteilt wegen angeblicher Spionage für die deutsche Wehrmacht. Nach 1953 wurde Ernst Ottwald rehabilitiert. Zur Tätigkeit deutscher Schriftsteller und Künstler am Moskauer Rundfunk. Von Klaus Jamatz und anderen erschienen 1979 in Ost-Berlin. Der deutschsprachige Dienst des Moskauer Rundfunks wurde am 7. November 1929 mit einer Übertragung der Oktoberfeierlichkeiten vom Roten Platz eröffnet, an der unter anderem Egon Erwin Kisch mitwirkte. Seit Herbst 1931 sah sich die deutsche Bourgeoisie veranlasst, in der Deutschen Welle sogenannte Gegensendungen zu veranstalten und gleichzeitig umfangreiche technische Störmaßnahmen durchzuführen. Die Mitarbeit deutscher Genossen und progressiver Intellektueller gehörte von Anfang an zur Praxis. Die Arbeit während des Krieges basierte auf den Grundsätzen und Richtlinien der politisch-ideologischen Arbeit der KPdSU und der KPD. 1939 bis 1941 mussten die Sendungen des Moskauer Rundfunks als staatlicher sowjetischer Sendeanstalt den Bedingungen des Nichtangriffsvertrages zwischen der Sowjetunion und Deutschland Rechnung tragen. Was da im letzten Satz mit vorsichtigen Worten umschrieben wird, hörte sich im April 1940, drei Tage nach dem deutschen Angriff auf Norwegen und Dänemark, so an. Originalton Radio Moskau.